Nach diesem Höhenflug wollen wir einmal in die Tiefe des deutschen Gemüts loten, dort, wo die kritischen Gefühle hausen, wo sich langsam ein leichtes Unbehagen an unserer Zeit breit macht. Sicherlich sind Sie nicht gemeint, aber vielleicht der Herr Nachbar. Und als er hatte, was der Mensch zum Leben nötig hat, ein schwarz gekacheltes Bad, eine Frau, eine infrarot geheizte Terrasse, eine Brieftasche aus Krokodil und einen oben gesteuerten vollautomatischen 4,3 Liter Luxus Roadster. Last but not least. Und als er hatte, was der Mensch zum Leben nötig hat, und Vater war und Fachverbandsvorsitzender und satt, und manches wusste, was der Mensch im Leben wissen soll, und so viel deutsche Pfund wog, dass sein Nacken aus dem Kragen quoll. Da trat er neugierhalber an den Zaun und fragte seine Nachbarn im Vertrauen: Fühlen Sie sich auch so unbehaglich? Nicht so sehr, sagte der. Denn bei ihm, dem Nachbarn, sei es nur der Magen, sonst sei er laut ärztlichem Befund gesund. Aber sein des Fragestellers Unbehagen habe ohne Zweifel einen anderen Grund. Die geschätzte Frau Gemahlin hoch in Ehren, doch von Mann zu Mann sei wohl erwähnenswert, dass Gesetzliches einander angehören, auf die Dauer der Ergiebigkeit entbehrt. Und er gab ihm augenzwinkernd die Adresse einer Dame, deren Renommee es litt, dass man ihr aus Neigung oder Interesse nahe trat und dann gelockert heimwärts schritt. Juch heißer bei Regen und Wind. Und als er hatte, was des Menschen Wohlbehagen hebt, eine Geliebte, Perlon verstärkt mit Brustweite 104, ein schwarz gekacheltes Bad, eine Frau, eine infrarot geheizte Terrasse, eine Brieftasche aus Krokodil und einen oben gesteuerten vollautomatischen 4,3 Liter Luxus Roadster. Last but not least. Und als er hatte, was des Menschen Wohlbehagen hebt, und Rom gesehen und einen Stierkampf in Madrid erlebt und wusste, wie, was kostet das, auf Portugiesisch heißt und wie man, ohne Kellner zu erheitern, Artischocken speist. Da griff er nach dem Fernsprechapparat und fragte den Geschäftsfreund durch den Draht: Sagen Sie mal, fühlen Sie sich auch so unbehaglich? Nicht so sehr, sagte der. Bei ihm selber seien höchstens die Gefäße etwas eng und manchmal stolpere das Herz. Aber sein des Fragestellers Übel säße ohne Zweifel tiefer und wie er vermute, anderwärts. Was er brauche, sei das große Abenteuer, die Gefahr als Lebensurquell und Prinzip, schweißverklebte Männlichkeit am Lagerfeuer, wie sie Hemingway so eindrucksvoll beschrieb. Und er gab ihm kollegialerweise die Adresse einer Reiseagentur, welche zweimal wöchentlich zum Sonderpreise und zur Großwildjagd an den Sambesi fuhr. Safari. Und als er hatte, was der Mensch durch Fleiß erwerben kann, den linken Vorderfuß einer Elefantenkuh auch als Schirmständer zu verwenden, eine vollautomatische Geliebte, ein oben gesteuertes Bad, eine selbst erlegte Frau, eine Terrasse aus Krokodil, eine Brieftasche mit Brustweite 104 und einen schwarz gekachelten 4,3 Liter Luxuselefanten. Last but not least. Und als er hatte, was der Mensch durch Fleiß erwerben kann, und prüfend Umschau hielt und vis-à-vis und nebenan Gesichter sah, so leer, so satt, so sinnlos wie das Seine, ihr Büschel Wohlstand keuend, mild umstrahlt von ihrer Wangen Widerscheine. Da fand er, dass die viele Fragerei für einen Mann in seiner Stellung peinlich sei. Er schalt sich lächelnd, eine etwas hypochondrische Natur, und fuhr zur Kur.